bezahlt. Der hat so viel Geld gekostet. Und, also, man müsste was gerade machen. Ja. Wie, was denn hat er bezahlt? Ja, anscheinend hat er so ungefähr ausgelegt. Was denn? Der Typ hat unten einen Mörder stehen. Mörder? Ja, ein Killer, hat er gesagt. So ungefähr. Hat unten am Schiene bezahlt. Das denkst du, wie teuer der war? Mörder? So habe ich das verstanden. Ach, das Auto ist Auto. So. Ein Auto hat am Stehen, der hat schon Auto gekauft. Geliehen? Ach so, ja, der erzählt schon mal Anfang. Oh. Er ist jetzt so viel Geld gekostet, 300 Mark für jeden. Hier hochzukommen, was er bringt, ich schon. Wenn ich jetzt ein Stück denke und bin gefunden, was da so kommt. Für jeden 300 Mark? Hat er so gesagt, oder was weiß ich. Wahrscheinlich ist auch nicht mehr Zeit gemietet. Wer ist denn jetzt noch draußen in unserer Zeit? Ja, Thorsten, der andere weiß ich nicht. Doch, der Thorsten, der andere. Ein Killer für 80. Ein Killer, der 300 kostet, um 80 zu... Ralf Special. Hast du sicher, wenn du das so verstanden hast?